1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wieder freie Themennacht, heute Nacht. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, der möge bitte diese Nummer hier wählen. 0800 220 50 50 oder uns mailen domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht ist Elisabeth und die ist 79. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Elisabeth. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr über Domian, weil ich kenne dich schon so lange. Und also das ist für mich wirklich was Besonderes, dass ich mit dir spreche. Freut mich. Um was geht es denn bei dir, Elisabeth? Bei mir geht es um meinen Mann. Mhm. Ich kann mich so schwer damit abfinden, dass er... Also ich musste ihn abgeben, er ist an Alzheimer erkrankt. Mhm. Schon die Diagnose wurde schon vor über 8 Jahren gestellt und ich hatte ihn, das ist ja so langsam schleichend, diese Erkrankung. Bis im vorigen Jahr konnte ich das nicht mehr schaffen. Ja. Ich musste ihn schweren Herzens in ein Heim geben. Im vorigen Jahr. Ja, im Mai letzten Jahres, also 2009, im Mai, seit Mitte Mai ist er hier zum Glück, Gott sei Dank, hier in unserem kleinen Ort, wir wohnen im kleinen Ort in der Nähe, ist das Heim und ich kann ihn besuchen. Ich habe mit meinem Rollator so. Das heißt, du kannst jeden Tag dahin gehen? Ich kann da jeden Tag hin. Ja, wenn ich mich wohlfühle, ich darf nicht, bin ein bisschen herzerkrankt, aber das ist alles nicht so tragisch. Wie ist denn sein Zustand zurzeit? Sein Zustand, der ist, hat sich so in dem letzten Jahr dermaßen verschlechtert und dass er körperlich auch, also geistig, körperlich so abbaut und so zugrunde geht. Und ich muss das ja so mit ansehen. Erkennt er dich noch? Wenn ja, er erkennt mich noch. Ja, er erkennt mich. Und er kann er sich hat bewegen? Oder unbändig, vor allem wenn er mich sieht. Und er ruft auch immer, das Pflegepersonal erzählt mir das, er ruft immer nach seiner Lilly, er nennt mich ja Lilly er ruft mich und sucht. Wie war das denn, Elisabeth, voriges Jahr, als er dann in dieses Heim gehen musste, zwangsläufig, weil du es nicht mehr geschafft hast? Ich habe es nicht mehr geschafft. War er da sehr traurig und hat sich dagegen gestemmt? Er wusste nicht, was mit ihm passiert. Er war total durcheinander. Er wusste jetzt nicht. Und ich habe immer auf ihn eingeredet. Ich habe ihm immer gesagt, er wäre zur Kur. Mhm. Das wäre ein Kurhaus. Mhm. Und den Doktor, sehr gut, sehr guter der Trick. Der Dr. Warnfeld, unser Hausarzt, hätte das angeordnet, dass er jetzt da bleiben muss. Erstmal für eine kurze Zeit so. Hat er sich in dem Anfang relativ schnell eingefunden? Und heute, wie ist es heute? Ja, heute weiß er auch, er weiß ja gar nicht, wo er ist. Und es hat sich ein bisschen gelegt und gegeben, aber ich bin ja immer bei ihm und ich merke, wie er, wenn ich wieder gehen muss, das ist das Allerschlimmste, er klammert sich an mich und ich sehe auch seine Angst in seinen Augen. Wie viele Stunden am Tag bist du denn bei ihm? Ich bin in so 3-4 Stunden. Doch so lange? Ja. Jeden Tag? Jeden Tag. Was ja auch sehr anstrengend ist. Wenn ich einen Tag nicht kann, wenn ich wirklich nicht kann, wenn ich hier zu Hause bleiben muss, dann ist das für mich ganz schlimm. Mhm. Also wenn ich genau wüsste, dass mein Mann nicht leidet und dass er sich so einigermaßen wohlfühlt, wenn ich das genau, dann ginge es mir auch besser. Mhm. Also, ich denke immer an ihn und dieses große Mitleid, was ich mit ihm habe, klar. Ich könnte mir vorstellen, dass, obwohl nicht berechtigt, aber du auch irgendwie ein schlechtes Gewissen hast. Ja. Unbedingt. Das war am Anfang ganz schlimm. Obwohl du ja... Und dann habe ich immer gesagt, was hast du ihm bloß angetan? Was hast du ihm angetan? Aber du kannst ihm nicht ab. Und es ging nicht mehr. Genau. Er ist gefallen. gefallen. Ich musste immer den Notruf rufen. Den schweren Mann, ich kriegte ihn nicht mehr ins Bett, dann hat er sich verletzt. Mhm. Dann ist er immer auch, ich musste aufpassen, dass er den aus der Tür weg ist, auch weggelaufen, wo er noch laufen ist, kann er ja nicht mehr laufen. Also du bist auch eine alte Dame von 79 und hast selbst deine Krankheiten, warst vollkommen überfordert. Ich war total überfordert, weil ich habe ja keine Nacht mehr. Das war nachts immer so schlimm. Mhm. Und dann kam dann die Inkontinenz kam dann noch dahin. Ach so, das hast du auch alles dann gemacht. Sauber machen immer und er hat zum Schluss auch hier gar nicht mehr seine Wohnung erkannt. Mhm. Er wollte immer weg hier und ich will nach Hause. Und also der Zustand hat sich in dem letzten Jahr, also davor, also so drastisch. Wie alt ist er eigentlich? Mein Mann ist 82. 82. Und das kam alles so schleichend. Schleichend überall. Das ist schon länger als 18 Jahre. Elisabeth, wann ist dir denn durch... In der Neurologie ist das damals schon festgestellt worden im Krankenhaus. Mhm. Die Ärztin sagt mir, ihr Mann geht in die Alzheimer. Und da habe ich das noch gar nicht geglaubt. Und wie hast du es denn zum ersten Mal bemerkt, wo du dachtest, da stimmt irgendwas nicht? Kannst du dich daran erinnern? Gemerkt an seiner Orientierungslosigkeit, auch beim Autofahren. Dann habe ich gedacht, mein Gott, also er weiß ja gar nicht mehr, wo er ist. Ach, er ist noch Auto gefahren damals. Ja, mein Gott, ja, und das war ja eine Katastrophe. Mhm. Wir sind ja noch zu Bekannten, zu Verwandten in Sauerland und ich wusste ja nicht, dass er sich gar nicht mehr orientiert. Mhm. Man merkt das ja nicht. Also es ist wirklich ein ganz... total verfahren und dann habe ich auch gemerkt, in der Unterhaltung, so im Bekanntenkreis, dass er die ganzen Zusammenhänge nicht mehr, er hat das alles nicht mehr mitbekommen. Wie bist du denn, Elisabeth, wie bist du persönlich damit umgegangen, als dir klar war, dass dein Mann an Alzheimer erkrankt ist? Wie bist du mit dieser Diagnose umgegangen? Wie bin ich damit umgegangen? Mit einer ganz großen Traurigkeit, ich bin auch richtig depressiv, obwohl ich eigentlich ein lebensfroher Mensch bin. Aber vermutlich auch mit Angst, ne? Bitte? Auch vermutlich große Angst ausgelöst, natürlich. Weil man ja nicht weiß, was auf einen zukommt. Natürlich, ich hatte immer Angst um ihn und das hat mein Leben auch verändert. Mhm. Und ich möchte dir nur sagen, wir sind allein, wir haben leider keine Kinder. Keine Familie und so und wir hängen, wir sind so innig verbunden. Wie lange seid ihr denn schon verheiratet? 58 Jahre. Ich war 19. Das ist ja eine Wahnsinn. Mein Mann war 22 und wir haben uns so verliebt und das war wirklich eine ganz, ganz große Liebe und die ist bis heute. Wird immer tiefer, immer diese Liebe in unserem Leben, die wurde so tief und so innig. Elisabeth, ich will dir mal sagen, was für ein Lebensglück, was du da gerade geschilderst. Das haben so viele Menschen nicht. Da bin ich so dankbar für. Wir haben so schöne, immer glückliche Jahre gehabt. Wir lieben uns noch immer so von ganzem Herzen. Gestatte mir etwas zu sagen zu dem Pflegeheim. So wie du jetzt den Fall geschildert hast und auch eure Liebe geschildert hast, kann ich verstehen, dass du traurig darüber bist, dass er nicht mehr bei dir ist und dass er in einem Heim ist. Er darf nicht leid. Aber ich merke an ihm, ich sehe seine Augen, da steht eine Angst und wie er sich klammert an mich, wenn ich wieder gehe und das Pflegepersonal, die lenken ihn dann ab. Die lenken ihn ab und nehmen ihn dann mit und so. Lass mich mal sagen, was er hat noch sein Gehweg, seine Rollage. Ja. Was ich gerade noch sagen wollte. Ich wollte gerade noch sagen, dass ich finde, dass du es absolut richtig gemacht hast. Ja, ich denke auch. Du hast bis zu dem Punkt, wo es absolut nicht mehr ging, hast du ihn gepflegt. Und dann ist es auch ein Dienst an deinem Mann, zu sagen, wir suchen eine andere Lösung, weil wenn du dann auch noch komplett zusammengebrochen wärst, wäre es ja für ihn noch schlimmer gewesen und für dich auch. Und es ist eine schöne Lösung, dass er sehr nah bei dir dran ist, da in dem Kleinen. Ich liebe ihn so von Herzen. Er sieht auch noch so gut, aber man sieht ihm das gar nicht so an. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also, wie ist der körperliche Zustand? Ist schlecht. Er kann alleine nicht mehr. Er ist schon fixiert zum Teil und am Gitterbett und er kann dann nicht mehr stehen, nicht mehr gar nicht mehr. Er muss rundherum und er muss angezogen werden. Weißt du, was ich mir auch so schlimm vorstelle? Für dich als liebende Ehefrau, die ihren Mann nur so lange kennt, wenn man diesen allmählichen Verfall mit anschauen muss, das stelle ich mir schlimm vor. Das ist das Furchtbare, ist das Furchtbare für mich, wo ich entsetzlich drunter leide und wo ich ich kämpfe auch. Ich bin ein Kämpfer, natürlich. Unser Leben, mein Leben war auch nicht, ich bin auch, aber das ist ein anderes Thema, das kann ich jetzt nicht so ausführen. Und mein Mann auch, er ist durch den Krieg in den Westen, er stammt aus Ostpreußen, durch den Krieg verschlagen worden hier in den Westen, musste sich so durchkämpfen. Viel gemacht, viel erlebt. Ich bin auch nicht aus normalen Verhältnissen, bin durch eine Vergewaltigung auf die Welt gekommen und da haben wir uns kennengelernt. Ich war 19, er war 22 und da haben wir uns, also da hatten wir uns, und da fing unser Leben an. Aber sei, ich sag's nochmal, sei dankbar über so ein glückliches Liebesleben. Ganz dankbar. Ich finde, dass du eine tolle Frau bist und du bist resolut und du bist selbstbewusst und ganz klar und du hast das Richtige getan. Ich bin 79, aber meine innere Einstellung, die ist viel jünger. Ich bin so ein bisschen so eine Rock'n'Rollerin, weißt du? So im weiten Begriff so. Ja, das höre ich, wie du redest. Lass mich nicht unterkriegen und ich kämpfe. Kann natürlich, ich sag's nochmal, verstehen, dass das natürlich eine schwere Zeit für dich jetzt ist. Und das wird dir auch keiner helfen können. Das muss man dann durchhalten. Aber wichtig ist zu sagen, ich habe es richtig gemacht. Ja. Das ist wichtig. Ja. Wichtig ist, wertzuschätzen, was für eine schöne Zeit man im Leben hatte. Ja. Und der Rest, das ist dann Schicksal. Da muss man sich dem Ganzen ergeben. Das ist Schicksal. Ja. Da muss ich durch. Ja. Ich wollte nur noch erwähnen, dass vielleicht andere Menschen auch in Dementkranken eine Familie haben, so dass diese Menschen, die brauchen ganz, ganz viel Zuwendung. Man darf diese Kranken nicht so abtun, als ob das da schon so ganz arme Irre wären. Die muss man, Körperkontakt ist wichtig. Ja. Beruhigen, immer beruhigen, auf sie einwirken und in die Ängste nehmen. Die wissen nicht, die laufen können sich nicht mehr orientieren. Die wissen gar nicht, was los ist. Da muss man immer ganz ruhig mit ihnen. Ich rede mit einer Fachfrau in dieser Angelegenheit. Ja. Liebe Elisabeth, ich bin in Gedanken bei euch und drücke deinem Mann wirklich die Daumen, dass er nicht leiden muss. Das alles gut, dass ich das alles gut. Weißt du, ich möchte, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Das fände ich, glaube ich, ganz nett. Das machen wir nochmal. Bitte? Ich schlage vor, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Das fände ich ganz schön. Ich nehme jetzt schon Antidepressiv. Mein Hausarzt hat mich schon überwiesen zum Neurologen. Ich bekomme jetzt so Tabletten, muss ich nehmen. Ja. Kann dir vielleicht meine Psychologin... Dass ich vielleicht mit Menschen sprechen könnte, war in meinem Bekanntenkreis, die wollen das gar nicht mehr. Ich kann die auch nicht, mich belasten immer. Pass auf, dafür haben wir eine gute Psychologin hier, die dir vielleicht da auch noch ein paar Ratschläge geben kann. Liebe Domian. Ich freue mich, dass wir beide uns akustisch kennengelernt haben. Ich freue mich. Also du glaubst gar nicht, wie ich mich freue, weil ich dich so gut kenne, weißt du? Sehe dich immer so schon so viele Jahre. Und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute. Ich dir auch. Legst auf und Sabine ruft dich gleich an. Ist okay. Alles Gute, Elisabeth. Von ganzem Herzen. Tschüss. Danke ich dir. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer, die auch gewählt hat, die Sarah. Hallo Sarah. Hallo. 25. Ja, genau. Hallo. Genau. Kannst du mich gut verstehen? Das geht so. Nicht so ganz doll. Nicht, dass ich wieder auf meinen Stummknopf komme. Hallo Domian. Ja, um was geht's denn? Also, es geht um das Thema. Ich bin zurzeit nebenberuflich Domina. Und ich bin gestern aus der Session rausgekommen, habe mich frisch gemacht und ich muss sagen, der Sklave Thomas hat geputzt hier und er hat mir halt angeboten, beziehungsweise ich habe euren ersten Anrufer damit bekommen. Der hat mir einen kleinen Tipp gegeben und hat gesagt, kannst du mal versuchen. Und naja, auf jeden Fall... Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wer kann was versuchen? Also ich soll den Anruf versuchen. Ach so, verstehe. Ja, natürlich. Nur hat es ja geklappt und wir freuen uns. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Genau. Sag mal, kurze Frage. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ich warte mal ganz kurz. Es klingt irgendwie nicht gut. Vielleicht deswegen. Jetzt da kannst du mich besser hören. Ja, so ist besser, viel besser. Ja, jetzt habe ich nämlich mein Headset drin. So, genau. Genau. So, du bist Domina. Genau, ich bin Domina. So, und nebenbei. Ja, nebenbei. Und was machst du hauptberuflich? Genau, bin ich in der Justiz. Bist du in der Justiz? Ja. Was machst du in der Justiz? Möchte ich nicht darauf eingehen. Also bleiben wir bei okay. der Justiz. Justiz. Unsere Fantasien können sich das frei irgendwie vorstellen. Genau. Mhm. Und Sklave Thomas war am Putzen und er hat eure Sendung auch natürlich verfolgt und alles. Also und dein Sklave Thomas? Nein, ist nicht mein Sklave. Also ich gastiere in Studios und habe auch Thomas kennengelernt. Und Thomas, ehemalige Herrin, vor 2 Jahren, sage ich jetzt mal, ganz genau kann ich es nicht sagen, hat auch mal bei euch angerufen. Ja. Und Thomas war ja damals in der U-Haft. Okay, das führt jetzt soweit. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Erzähl mal, was du mir erzählen wolltest. Ja, genau. Und das war die Madame Charlotte. Und auf jeden Fall möchte ich sie auch herzlich grüßen, weil sie ist heute auch eine eurer Zuhörerinnen. Mhm. Und von mir auch beste Grüße an Charlotte. Ja, auf jeden Fall, jetzt kommen wir zu meinem Thema. Ich möchte eigentlich nur mal schildern, wie ich zu dem Ganzen gekommen bin. Gut, das ist eine interessante Frage. Du arbeitest in der Justiz und bist seit wann Hobby Domina? Also Hobby... Nee, Hobby kann man nicht sagen, also nebenberufliche Domina. Nee, auch Leidenschaft. Bitte? Auch Leidenschaft. Aus Leidenschaft, ja, okay. Und seit wann schon? Also das hat eigentlich sehr früh bei mir angefangen, das Ganze. Und zwar eigentlich in der Schulzeit hatte ich so den Drang dazu, Jungs zu ärgern und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall ging es dann zu meinem 10. Geburtstag, sage ich jetzt mal, los. Und ja. Na gut, das sind jetzt die ganz frühen Anfänge. Seit wann betreibst du das denn jetzt so semi-professionell? Also professionell mache ich seit einem Jahr, 2 Monaten. Ja, und was genau machst du? Also ich bin Domina. Ja, okay, soweit waren wir schon mal. Genau. Ja. Und was habe ich mir vorzustellen? Wo machst du es, wie machst du es, mit wem machst du es? Also ich habe da meine Sklaven, beziehungsweise ich wollte mal meine Vorgeschichte ein bisschen erzählen. Und zwar habe ich damals am Geburtstag schon meinen Cousin an den Stuhl gefesselt und so weiter und habe ihn gezwungen, natürlich Pornos zu gucken und so. Und da habe ich das Ganze natürlich auch ein bisschen weiter erlebt. Auf jeden Fall ein paar Jährchen später habe ich dann einen gewissen Mann kennengelernt. Mhm. Jetzt nicht durchs Internet oder so, aber ich sage jetzt mal einfach so. Und dieser Mann war natürlich in der BDSM-Geschichte natürlich sehr gut vertreten. Okay, was ich nicht gewusst habe. Ich war 15. Müssen es ja vielleicht nicht so ausführlich machen, wie du es jetzt möchtest erzählen möchtest. Mhm. Wie arbeitest du denn zurzeit? Also, wie meinst du das? Hast du ein eigenes Studio? Kommen die Leute zu dir? Gehst du? Ich gastiere in Studios. Du gastierst in Studios. Mhm. Und da kommen dann Männer hin? Da kommen dann Männer hin, genau. Und dann machst du mit denen diverse Sachen. Genau. Zum Beispiel. Jeder Sklave hat natürlich seine eigenen Vorstellungen, was er da möchte und wie und wer. Ja, was sind denn so gängige Wünsche? So gängige Wünsche, sage ich jetzt mal, also viele Sklaven sind eigentlich sehr devot, sage ich jetzt mal. Also es gibt 3 verschiedene Arten, devot und... Dass die devot sind, ist mir klar, sonst wären sie ja keine Sklaven. Mhm. Was wünschen die denn? Und die Fetischisten. Ja. Und es ist halt immer wieder Spannung dabei, sage ich jetzt mal. Was sind denn so die Vielfältigkeit zu erleben. Ja, was sind denn so die Hauptwünsche von Sklaven? Also die Hauptwünsche von Sklaven sind natürlich, geht es natürlich in den bizarren Bereich rein. Also sowas wie Dirty Games. Hm. Das ist ja so eine Schweinerei, da wollen wir gar nicht drüber reden. Genau. Gibt es auch Sachen, die man so hier im Radio und Fernsehen erzählen kann? Mhm, kann man ja. Und zwar gibt es natürlich meine sadistisch veranlagten Sklaven. Und zwar geht es darum, dass sie richtig durchgenommen werden wollen. Was heißt durchgenommen werden wollen? Ja, also an Grenzen gestoßen zu werden, einfach darum, sage ich jetzt mal, dass Blut fließt. Ach so. Indem du sie schlägst oder irgendwelche Klammern an ihnen anknipst oder sowas? Ja, nicht anknüpft. Also ich arbeite auch viel mit Strom und so weiter. Und Mit Strom? Mit Reizstrom. Oh. Und wo wird der Strom angeschlossen? An dem Reizstromgerät. Ja, ja, ist schon klar. Aber bei den Menschen, wo wird der Strom da angeschlossen? Entweder mit Pads oder mit Klammern oder man nadelt jemanden und setzt dann den Strom an die Nadeln, dass es durch... Ja, und wo werden die Nadeln angesetzt? Entweder ich steche sie durch die Brust oder durch den ganzen Körper. Also ich habe auch viele Gäste, die wollen mehrere Nadeln in den Körper reingestochen. Und dann gibt's Strom dadurch? Dann gibt's Strom dadurch. Und das finden die gut? Das finden die gut, ja, genauso wie ich. Und natürlich, wenn ich dann das Blut fließen sehe, und das reizt mich dann doch schon eher. Bist du zu Hause im Moment? Nein, ich bin im Studio. Du bist im Studio? Mhm. Du bist in einem Studio gerade? Ich bin in einem SM-Studio, ja. Wie spannend. Bist du alleine? Ich bin alleine. Ja, also kein Sklave da. Also beziehungsweise den Sklaven habe ich in die Zelle geschickt. Er hat jetzt alles sauber gemacht. Sklave Thomas ist jetzt am Schlaf. Ach so, da gibt es da eine Zelle in deiner Umgebung, in demselben Raum oder wo? Nein, nicht in demselben Raum, in dem unteren Stockwerk. In dem unteren Stockwerk, und da sitzt der Sklave jetzt in der Zelle? Jetzt sitzt der Sklave in der Zelle, ja. Und wie lange sitzt der Sklave in der Zelle? Bis morgen früh, bis man ihn wieder rausholt. Mhm. Holst du ihn morgen früh raus? Das werden wir dann sehen, ob ich nicht die Zofe rausschicke und das sie ihn holt. Und wenn der Sklave Thomas mal pipi muss, was dann? Der hat eigentlich einen Katheter gelegt bekommen, also er muss nicht pipi. Er hat einen Katheter gelegt bekommen? Mhm. Entweder ein Katheter oder eine Windel, dann muss der nicht aufstehen oder pipi gehen. Moment mal, das ist ja nun ganz krass. Also im medizinischen Sinne hat er einen Katheter gelegt bekommen. Mhm. Das heißt, in die Harnröhre ist ein Röhrchen eingeführt. Ja, klar. Mhm. Mann. Mhm. Das ist aber, wie denkst du über so Leute, die das mit sich machen lassen? Ja, wie denke ich denn? Also es ist immer spannend, wie gesagt, so peu à peu hat sich es bei mir gesteigert natürlich, das Ganze dazu zu lernen, und ich habe auch einen medizinischen Kurs abgelegt. Und wie gesagt, also ich bin jetzt nicht in der Medizin irgendwie aufgewachsen. Nein. Wie denkst du darüber, dass Leute so gestrickt sind? Ich denke eigentlich sehr positiv darüber. Ja, weil du wiederum auch Spaß hast, in der anderen Rolle zu sein, um sie letztendlich zu bedienen. Ja, ich spiele sehr gerne. Also, hast du jemals auch schon mit einem Sklaven Sex gehabt? Nein. Bei mir gibt es keinen Sex. Das ist, mit wem hast du denn Sex? Ich habe keinen Sex. Wie, du hast keinen Sex? Nie? Nein, ich habe mein Sexleben irgendwann mal in den jungen Jahren verloren, weil ich mitbekommen habe, dass es mir nicht so liegt. Was heißt das denn? Ja, es reizt mich nicht. Also ich brauche keinen Sex. Und in jungen Jahren hast du das... jemanden zu quälen. Okay, in jungen Jahren hast du das mitbekommen, dass dir Sex nicht liegt? Ja, ich sag mal mit 16. Ich habe sehr früh angefangen mit meinem Sexleben. Masturbierst du auch nicht? Möchte ich mich jetzt nicht dazu äußern. Ja. Das ist ja interessant. Hast du dich auch noch nie verliebt in einen Mann? Verliebt, ja, ist dann auseinandergegangen, ist auch kein Thema gewesen. Einer meiner Jüngsten, also beziehungsweise wie das Ganze damals angefangen hat, der war natürlich in der ganzen Szene unterwegs, dann habe ich mit Partys angefangen und so weiter und so fort. Also das war eigentlich sehr... Wenn du dich überhaupt verlieben würdest, müsste das ein Sklave sein oder ein Mensch, der mit dieser Szene gar nichts zu tun hat? Kann ich jetzt gar nicht antworten darauf, weil ich es jetzt nicht so genau weiß. Aber mir würde dann schon was abgehen, wenn es dann kein Sklave wäre. Aber ich habe jetzt auch keine Bedürfnisse danach. Und du hast auch keine Beziehung einzugehen. Auch keine Bedürfnisse nach Zärtlichkeit, ein bisschen kuscheln mal und sowas? Nein. Nein? Nein. Eine knallhart eiskalte Frau? Ja. Ja. Glaub ich dir nicht. Tief in deinem Herzen bist auch du eine weiche Persönlichkeit. Ja klar, na, logisch gibt es einen harten, beziehungsweise eine harte Schale und einen weichen Kern. Ja. Aber es ist halt nicht so. Es sind einfach nicht meine Bedürfnisse. Ich bin von Haus aus veranlagt für das Ganze. Und Könntest du dir vorstellen, aus deinem Justizjob ganz rauszugehen und dieses komplett professionell irgendwann zu machen? Also wie gesagt, früher habe ich es ja privat gemacht und ich bin im ganzen Professionellen eigentlich aus dem Wege gegangen. Ich bin durch die Freundin reingekommen und ich muss sagen, Mei, das erste Mal war es natürlich auch gut und schön, weil ich leidenschaftlich mitspiele einfach. Und wie gesagt, es liegt in mir einfach. Ich wiederhole die Frage nochmal. Könntest du dir vorstellen, dass du das ganz professionell demnächst machst? Nicht ganz. Nicht ganz. Also ein bisschen Justiz muss schon sein. Ja. Wahrscheinlich bist du so eine ganz, ganz strenge Wärterin im Gefängnis oder so. Ich mutmaße jetzt mal, mit der nicht gut Kirschen essen ist. Mit mir ist nicht gut Kirschen essen, nein, Domian. Hast du eigentlich eine Freundin? Ich habe eine Freundin, die ist auch Domina, ja. Und da gibt es dann auch schon mal so normale Frauengespräche, oder? Da gibt es normale Frauengespräche. Ja. Und das ist auch mal nett und innig, wie man so unter Freundinnen ist. Ja, aber natürlich bleiben wir immer beim gleichen Thema irgendwie stehen. Das ist ja bizarr. Du bist bizarr, finde ich. Ich bin bizarr, ja. Ich weiß. Mhm. Sarah, das war interessant, mit dir gesprochen zu haben. Finde ich auch. Jetzt der Sklave sitzt im Käfig. Was machst du jetzt? Also ich werde dann irgendwann mal meinen anderen Sklaven anrufen und dass er mich dann ins Hotel fährt. Ach so, da gibt's einen, den kannst du anrufen und ja, der kommt sofort. Mein Chauffeur. Ach so. Mhm. Wie ruft man denn einen Sklaven an? Was sagt man da? Am Handy. Ja, das einfach, dass er losfahren kann. Achso, einfach fahr los. Mhm. Sagst du dann, fahr bitte jetzt los oder sagst du, fahr los? Nee, fahr los. Fahr los. Bitte. Nee, bitte gibt's. Da gibt's nichts zu bitten. Nee. Und wenn er dich dann dorthin gefahren hat, sagst du auch nicht danke, sondern gar nichts. Du steigst aus. Nee, gar nicht. Der hat damit seine Pflicht getan. Und dann kann der abhauen wieder. Dann kann er abhauen, ja. Ja. Manchmal habe ich ihn natürlich auch im Kofferraum gesperrt und am Morgen wieder rausgeholt. Ist klar, das mache ich manchmal mit meinen Fahrern auch. Wie? Nein, Scherz. Ach, gell. Sarah, du bist mir schon eine Nummer. Mann, ja. was es alles gibt. Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. So, das wissen wir hier auch. Das glaub mir mal. Also ich denke schon, dass du viel miterlebt hast durch deine ganzen Anrufe und so. Manchmal ist es ja wirklich nicht glaubhaft, aber ich finde, manche Menschen muss man doch dann im Prinzip ernst nehmen. Und ja, sehe ich auch so. Ich freue mich, dass wir beide gesprochen haben. Ja, Domian. Und alles Gute wünsche ich dir. Und den Sklaven grüßen kannst du ja nicht, weil du ja gar nicht mit dem großartig redest. Ich werde ihn mal ausnahmsweise, weil du es bist. Genau, mach es mal einfach. Genau. Liebe Sarah, alles Gute. Genau. Ciao. Okay, Domian, tschüss. So, ihr Lieben, jetzt möchte ich euch gerne hinweisen auf unser Thema morgen. Das ist jetzt ein komplettes anderes Thema als das, worüber wir gerade gesprochen haben. Jetzt müssen wir uns mal alle im Moment mal sammeln und umschalten im Kopf. Morgen heißt nämlich unser Thema das Jenseits. Und ich frage euch, welche Vorstellungen vom Jenseits habt ihr? Habt ihr selbst schon mal Erfahrungen mit dem Jenseitigen gemacht? Also Stichwort Nahtoderlebnis, Geisterbeschwörungen, Gespräche mit Toten vielleicht oder Voodoo-Erfahrungen oder irgendwelche Erscheinungen schon mal erlebt. Das ist unser Thema morgen. Jenseits, das Jenseits. Das ist ja unter Umständen etwas gruselig und wir wollen mal gucken, was wir morgen alles hier zu hören bekommen von euch. Darüber möchte ich mich gerne mit euch unterhalten, welche Erfahrungen ihr mit dem Jenseits oder dem Jenseitigem oder mit Toten schon gemacht habt. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Während der Sendung natürlich auch gerne. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Das Jenseits morgen. So, heute geht's aber noch im Diesseits weiter. Und zwar jetzt sofort mit Ratip 40. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Hier spricht der Ratip, ja genau. Ratip. Aus meiner Großstadt und komme gerade von Arbeit angefahren, dass ich mit dir sprechen kann. Ja, was arbeitest Schön, du? Schön, dass ich... Was ich arbeite? Ja? Ja, ich fahre Bus. Fahrst Bus, okay, alles klar. Ja, genau. Ich gucke dich seit 7 Jahren und es ist toll, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Ja, freut mich, dass du da bist. Und was geht's denn bei dir, Ratip? Bei mir geht's eigentlich um was... Naja, ich weiß nicht, ob die Leute jetzt darüber schmunzeln oder du schmunzelst oder so. Wenn man die Leute so bei dir hört, wie es denen geht und wie schrecklich das manchmal ist, die Vorrednerin, nicht die Sarah jetzt hier, ich bin auch kein Sklave, aber ich habe eine Glatze, eine Platte auf dem Kopf ja. und wollte auch mal zum Psychologen gehen, mit dem mal sprechen. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute mir auf die Glatze gucken. Hört sich vielleicht lächerlich an. Seit wann hast du die Glatze? Naja, so bestimmt so seit 4, 5 Jahren. Ja. Ganz kahl. Kein Härchen mehr da. Ich habe vorne ein paar Härchen. Ich rasiere das aber fast komplett weg, ja. An der Seite und hinten rum. Aber ich habe immer das dumme Gefühl, dass die Leute mir hinten auf die Platte gucken. Naja, also, vielleicht gucken die dich an, weil du so markant und scharf aussiehst. Naja, ich habe auch keine Probleme eigentlich mit Frauen, sage ich ja. Ehrlich. Also, ich finde das durchaus attraktiv bei Männern, wenn die eine Glatze haben. Ja, gut, beim 1,80 Meter großen, aber ich bin halt nicht so groß gebaut und... Egal. Wie groß bist du denn? Ich bin 1,65, ja, ich bin nicht so groß. Egal. Aber ich habe einfach ein Problem. Ich habe immer das Gefühl, vielleicht verstehen mich einige Leute draußen, die so eine Haartransplantation gemacht haben oder so. Oder alte Leute tragen Perücken. Ich habe mir die Frage gestellt, warum machen die Leute das? Warum? Also ich will dir mal sagen, ich kann das schon verstehen, in unserer Welt, das ist leider so, dass das für Frauen ein großes Problem ist, wenn die einen starken Haarausfall haben. Aber bei Männern, da stehen wir ja besser da, weil das ist ja cool oder sogar schick. Guck dir, es gibt viele Stars, Fußballer, die ganz glatt rasierte Schädel haben, viele Popstars, Rapper und rundherum, ganz viele Menschen, die haben das. Ist doch. Ja, ich hatte einfach das Gefühl, früher hatte ich mehr Anerkennung, mehr Aufmerksamkeiten und ja, das man konnte sich jetzt stylen und so, weißt du, was ich meine? Du hattest ja bestimmt auch früher richtig schöne... Ich hätte Locken früher, blonde Locken. Also Locken. Man glaubt es nicht, aber es war so. Man glaubt es wirklich nicht, ne? Ja, nee, und jetzt habe ich die Haare ja auch so kurz und ich finde das toll, also ich fühle mich da wohl. Kurz ist ja auch schön, aber weißt du was, ich habe da vorne auch ein bisschen, aber das hinten, diese Platte mit hinten, da hat man das Gefühl, irgendwie ganz komisch. Vielleicht spinne ich einfach nur und muss mal einfach auf den Tisch klopfen oder wirklich mal mit jemandem sprechen. Hast du wirklich das Gefühl, dass du darunter sehr leidest? Ja, weil das geht seit 3, 4 Jahren bei mir und trage auch jeden Tag ein Cappy. Ich habe jeden Tag was auf dem Kopf. Und steigerst dich da immer mehr rein, kann das sein? Ja, das geht. Wenn ich da Leute, Männer sehe, die tolle Haare haben oder stylen sich die Haare, guckt man natürlich hin und man guckt ja auch Frauen an und wie auch Männer. Männer gucken auch Männer an, ist doch logisch. Ja. Und das war früher nicht der Fall, ne? Ich bin 40 und kann mir keine Perücke auf den Kopf... Nein, das wäre völlig albern. Würde ich nie machen, sowas. Du hast gerade am Anfang selbst was Interessantes gesagt. Also du weißt, dass hier schon wirklich sehr viele Leute anrufen mit schwersten Erkrankungen. Und tut mir so leid. Ganz furchtbaren Schicksalen. Und die sind dann immer so tapfer, oder viele davon sind so tapfer mit den Erkrankungen. Die Blinden oder die ich fahre auf Bus, wenn ich die Blinden sehe. Zum Beispiel, die, ja. Die versuchen in die Tür rein, die Tür zu suchen. Oder die haben oder Leute, die haben keine Arme, keine Beine. Das ist so schrecklich. Bei dir in der Sendung, ich gucke dich, wie gesagt, seit 7 Jahren. So. Ich war verheiratet und seitdem gucke ich dich nach meiner Scheidung. Ja, und dagegen ist natürlich jetzt das Problem mit der Plätte eine Kleinigkeit. Ich kann natürlich verstehen, dass man sich vielleicht dann unwohl fühlt. Aber ich finde fast, dass das kein Thema für einen Psychologe ist. So schlimm ist es noch nicht. Das kannst du selbst schaffen, indem du versuchst... Wie rufe ich dich an? Was meinst du? Was? Naja, nee, es ist wie bei allen Dingen. Man kann sich in eine Sache komplett reinsteigern, indem man immer und immer wieder drüber nachdenkt und immer wieder ins Spiel guckt und sich wirklich gehen lässt in diesen Gedanken. Man kann aber auch dagegen halten, indem man sich zum Beispiel solche Argumente zurechtlegt, wie wir gerade gesprochen haben, dass es so viele schwer kranke Menschen gibt, denen es wirklich schlecht geht. Man kann dagegen halten, indem man sagt, Mensch, das ist cool, das ist modern. Man kann dagegen halten und kann sagen, dass es wirklich viele Menschen gibt, die das sogar sehr attraktiv finden. Ich weiß, es hört sich auch mehr oder weniger albern an, was ich jetzt habe. Ja. Aber ich wollte einfach dich mal hören und dich sprechen und sehen, was du davon hältst. Ich sag's dir jetzt, reiß dich zusammen, Junge. Sei stolz, dass du gesund bist und vielleicht einen coolen Kopf hast. Du hast recht. Alles ist in Butter. Wie gesagt, deine Sendung ist toll und die Leute, ich kann nur sagen, die Leute, was wolltest du? Ja. Nee, ich wollte ja sagen, was meinst du, wie viele Frauen das auch hoch männlich finden und erotisch, wenn Männer eine Glatze haben? Das finden die, du willst mich jetzt ein bisschen aufbauen. Nein, wirklich nicht. Ich würde es dir doch nicht, nein, ich würde es dir doch nicht gar nicht sagen. Ich bin sicher, wenn du vor mir sitzen würdest, würde ich sagen, Mensch, Ratip, du bist ein saugeiler Typ. Stell dich nicht so an. Du bist auch ein saugeiler Typ, weil so viele Leute gucken dich. Ketten runter und steh zu deiner Glatze, Mensch. Ja, alles klar? Domian, ich wünsche dir alles Gute, mach weiter so. Wünsche ich dir auch, alles Gute. Schöne Grüße an alle und ich gucke dich die nächsten 7 Jahre weiter. Super, das ist ein Wort. Ich wünsche euch was. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr e-mailt, bitte die Telefonnummer nicht vergessen. Und hier ist Anne. Und Anne ist 63. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Anne. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's darum, dass meine Freundin, mit der ich seit 16 Jahren in einer Wohngemeinschaft wohne, die ich lange Jahre unterstützt habe, geltlich, weil sie sehr wenig Geld hat, vorzeitig in Rente. Mhm. Bei Kindererziehung habe ich sie unterstützt. Ich habe ihren Computer bezahlt, ich habe ihre Brille bezahlt, ich habe ihren Laptop bezahlt, ich habe ihr Bett für 1.700 Euro bezahlt, ich habe alles für sie bezahlt, ihre Kleidung. Und jetzt haben ihre Kinder geerbt. Mhm. Die haben lange Jahre mit ihr nicht gesprochen. Von wem haben die Kinder geerbt? Von Vater. Sie ist aus der Ehe ohne Geld raus. Die hatten einen Vertrag. Ja. Und da ist sie ganz ohne Geld. Sie hatte vor Gericht verloren. Mhm. Und heute gibt es das nicht mehr. Heute ist das irgendwie unsozial. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt gab es das noch. Und deshalb ging sie ohne Geld. Und nun stehen da 2 Häuser und ein großes Grundstück. Und das haben halt 4 Kinder geerbt. Und nun haben sie ihr ein bisschen was abgegeben. Ja, nur mal, weißt du, über was für eine Summe wir da reden, was die geerbt haben? Ja, jeder hat 100.000 Euro. Wow. Und was dann noch, ja, und noch die Häuser und ich weiß nicht, was Ach, noch. Und die Häuser auch noch? Ja. Also das ist ja ein Riesenvermögen. Ja, ordentlich Geld. Und wie viel haben die Kinder dann ihrer Mutter gegeben? Das ist gar nicht so viel, das war lachhaft. 2 Kinder haben gar nichts gegeben, eine Tochter hat nur einen Anerkennungsbeitrag von 2.500 Euro gegeben. Tolle Kinder. Ja, und der eine Sohn, aber der will ihr eine Wohnung kaufen, in der sie dann wohnen kann. Mhm. Das Problem ist, dass sie jetzt nach 16 Jahren, also wir waren beim Notar, mhm. wir haben alles geklärt, dass weil ich Krebs hatte mhm. und noch etliche Krankheiten, mhm. dass sie mich nie allein lassen wollte, gerade weil ich sie immer unterstützt habe auch, mhm. dass wir gegenseitig auf uns aufpassen mhm. und so weiter. Und noch vor einer Woche hat sie hier meinen Kindern erzählt, wie toll das ist, wie schön wir zusammen wohnen, jeder kann machen, was er will, ja. wir werden gemeinsam alt. Also ihr beiden wohnt alleine in dieser Wohnung? Wir wohnen alleine mhm. in der Wohnung. Seit 16 Jahren. Ich bin 6 Mal ihretwegen umgezogen und habe jedes Mal bezahlt, mhm. alles, neue Küche, neue Teppichboden, alles. Wie alt ist deine Freundin? Genauso alt. Auch 63. Ja. So, und jetzt? Was jetzt ist jetzt? Jetzt chattet sie. Sie hatte Depressionen, weil die Kinder mit ihr nicht sprachen. Dann fing sie an zu chatten, suchte sich ein Depressionsforum und merkte, dass das bei ihr gar nicht so schlimm ist. Mhm. Sie hat ja auch hier Unterstützung von mir. Und dann kam sie in ein anderes Forum und da hat sie eine Frau kennengelernt, mit der telefoniert sie jetzt regelmäßig und ist verliebt. Oh. Ja. Ist sie lesbisch? Seid ihr beide lesbisch? Ich glaube, das weiß sie gar nicht so genau. Aber ihr habt keine lesbische Beziehung? Nein, wir nicht. Nein. Mhm, ja. Aber die Kinder meinen das. Ach so, die meinen das. Die sagen das ja. auch. Ja, ja. Und immer, wenn wir irgendwo hinkommen und wir kommen zusammen irgendwo hin, ob zu einer Feier oder auch, ich habe einen Garten gekauft, auch in den Garten, alle Leute denken, wir haben eine Beziehung und das nervt sie. Verstehe, aber dennoch hat sie sich jetzt in eine andere Frau verliebt. Ja. Ja, und sie streitet es aber ab. Bist du jetzt, höre ich so daraus, dass du eifersüchtig bist? Nicht nur eifersüchtig, es ist dieser Betrug, der mich fertig macht, dieses Versprechen jahrelang und nichts davon will sie einhalten. Heißt das denn, dass sie vielleicht sogar dann aus eurer Wohnung ausziehen will? Ja. Weil der Sohn ihr eine andere Wohnung kaufen will? Oder? Ja. Ja, das ist schon fest. Das ist fest, ja. Ist fest. Ich habe die auch schon gesehen. Ach so, das heißt... Ja, wir wollen ja Freunde bleiben, meint sie. Würde sie weit weg von dir wohnen? Nein, gar nicht. Es kommt ja noch viel schlimmer. Erzähl. Der Sohn, den habe ich zum Teil ja mit großgezogen. Der war damals 11, 12 Jahre alt, mhm. als wir zusammengezogen sind. Wir sind zusammengezogen, weil ihr älterer Sohn damals sich an Autos bedient hat mhm. und vor Gericht sollte. Mhm. Und der Vater kümmerte sich nicht und da hat sie einen Anwalt bezahlt und ihre Wohnung zur Verfügung gestellt, dass er da wohnen konnte, dass er vom Vater wegkam. Und deshalb wohnte sie dann bei mir mit dem jüngeren Sohn und ich habe den mit großgezogen und der will mir auch eine Wohnung kaufen. Das ist doch nett, also nicht für mich jetzt, sondern er behält sie, aber ich darf dort wohnen. Aber das ist doch nett. Ja, aber das wäre genau gegenüber von ihr. Ja, ist das schlimm? Ich weiß nicht, ob ich das machen soll, weil sie sich gut abgrenzen kann, aber ich kann das nicht. Aber ihr wärt doch dann in zwei verschiedenen Wohnungen. Ja, das ist richtig. Ja, aber mein erster Blick morgens, wenn ich aufstehe, Schlafzimmer, wäre genau in ihr Schlafzimmer. Aber ich habe das doch gerade so verstanden, dass du eigentlich gerne mit ihr im engen Kontakt sein möchtest. Würde ich gerne, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Das verstehe ich nicht, aber ihr wärt doch dann im ganz engen Kontakt. Ja. Also, ich will dir mal sagen, wenn du tolle Sachen für deine Freundin gemacht hast, man kann natürlich dafür keinen Lohn einfordern, wenn man jemandem oft was geschenkt hat. Das ist dann nun mal so geschehen. Ja. Aber immerhin ist da ein offensichtlich doch sehr netter Mensch, dieser Sohn, der seiner Mutter eine Wohnung schenken will und dich auch in eine Wohnung umsonst wohnen lassen möchte. Genau. Und ihr beiden Frauen, die ihr euch ja eigentlich gut versteht, seid dann auch noch nah beieinander. Das ist doch eigentlich eine tolle Lösung. Ja, schon. Aber sie hält sich ja an nichts. Ja, aber das ist doch... Ich weiß ja nicht, woran ich dann bin. Ja, aber was möchtest du denn? Woran soll sie sich denn halten? Ja, das ist der springende Punkt, wenn ich das selbst wüsste. Ja, ich glaube, du hast da so ein bisschen verschwommene Vorstellungen. Ja. Und ich meine, wenn sie sich jetzt verliebt hat, gönn ihr das doch. Das gönne ich ihr auch. Ihr seid doch nur... Aber es ist schwer, das auszuhalten, wenn sie hier stundenlang telefoniert, wenn sie hat ja für nichts mehr Interesse. So, pass auf. Aber das merkst du doch gar nicht mehr, wenn ihr getrennte Wohnungen habt. Ja. Das heißt, da ist eine gewisse Distanz, du kriegst das gar nicht alles so mit, aber dennoch seid ihr nah beieinander, wenn was ist, ist man füreinander da, das ist doch toll. Ja, das glaube ich eben nicht. Das glaubst du nicht? Ja gut, darauf kann man es ja ankommen lassen. Nein, das war schon immer so, dass sie hinterher sich, also sie hatte ja schon andere Freundschaften, das war alles für sie aus den Augen, aus dem Sinn. Aber immerhin hast du dich mit dieser Frau 16 Jahre beschäftigt. Das ist richtig. Da muss man ja auch fragen, warum hast du das getan? Ja, ich denke mal, dass ich ein Helfersyndrom habe. Ja, und hast du auch den Eindruck gehabt, dass du ja ihre Zuneigung dir erkaufen kannst durch die ganzen Geschenke? Nee, das kann man bei ihr nicht. Ja. Nein. Aber du hast es auch immer wieder gemacht, du hast ihr immer wieder Geld gegeben. Ja, weil sie ja nichts hatte. Also wenn es bei mir reicht, dann teile ich immer und gerne und auch aber bei meinen Kindern. Ich würde sagen, wenn man teilt, dann muss man teilen und für immer schweigen. Man darf nichts einfordern aufgrund des Teils. Sonst ist das kein herzliches Teilen. Ja, aber diese Art und Weise, so abgeschoben zu werden, so von einem Tag zum nächsten. Ich weiß gar nicht, ob das so abgeschoben, ich kann es nicht so richtig einschätzen, ob das so abgeschoben ist. Natürlich können sich auch Freundschaften im Laufe der Zeit irgendwie ein bisschen auflösen. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so ernst. Die ist jetzt im Moment ein bisschen auf einem anderen Trip, sagen wir es mal so. Ja, ja. Deshalb finde ich das eine ideale Lösung, wenn ihr nicht mehr in einer Wohnung wohnt. Dann ist schon mal eine klare räumliche Trennung gezogen zwischen euch beiden. Ja. Ja. Und dann musst du ihr auch ein bisschen mehr Freiheit lassen. Und wenn sie sich erstmal um ihre Freundin kümmert, okay, dann soll sie es machen. Oder hast du Angst, dann in Abhängigkeit von diesem Sohn zu sein? Nein. Das nicht? Nein. Das ist okay für dich? Ja, das ist vollkommen okay, weil er versteht ja auch nicht, wie seine Mutter handelt. Ach so, also mit dem Mann kommst du gut klar? Ja. Ja. Ja. Und was für eine monatliche Ersparnis wäre das, wenn du da umsonst wohnen könntest? Nicht umsonst. Ich muss genauso Miete zahlen wie andere auch. Und, ach so. Ja, auch den normalen Quadratmeterpreis. Nur ich wüsste halt, mit wem ich zu tun habe und dass da nicht, ich würde nicht übervorteilt werden. Ich hatte ja so verstanden, dass er dich da umsonst wohnen lässt. Nein. Das nicht. Nein. Okay, dann bist du ja eine ganz selbstständige Frau und zahlst deine Miete und bist niemandem zum Dank verpflichtet. Genau. Ja. Genau, ich kenne halt den Vermieter und weiß, ne? Ja, also mach das, Anne. Mach das, Anne. Versuch dich ein bisschen zurückzunehmen, was diese Freundin anbelangt. Die Distanz kann euch nicht schaden. Und dir kann die auch nicht schaden. Ja. Glaube ich, wirklich. Ja, es war halt mehr dieses Gefühl, betrogen worden zu sein. Diese 16 Jahre, die wurden einfach weggewischt. Und alles, was versprochen war, ist weg, ist einfach nicht mehr Gegenstand. Also weggewischt deshalb, weil sie sich jetzt, weil sie jetzt chattet und sich mit anderen Leuten beschäftigt? Nein, weil das nicht mehr, zum Beispiel meine Krankheiten, ja, also ich habe einen Herzklappenprolaps, ich habe alles Mögliche, ja, ich habe Nierensteine, ich habe Gallensteine, ich habe alles. Also sie hat sich nicht genug um dich gekümmert? Nein, und das fällt ja dann erst recht weg, ja, weil das interessiert sie ja dann auch gar nicht mehr. Aber Anne, weißt du, wenn sie so ist, dann schießt sie in den Wind. Weißt du, wenn die wirklich so tickt, was willst du denn von der? Das kannst du dir doch, du kannst die doch nicht dazu zwingen. Die muss es doch von Herzen machen. Nein, zwingen will ich ja auch nicht. Und man kann es auch nicht einfordern, die muss es von Herzen machen. Ja. Wenn die so drauf ist, dann sei froh, dass du aus der Wohnung raus hast. Ja. Ne? So muss man sehen. Ja, ich danke dir. Ja. Liebe Anne, alles Gute. Ich danke dir. Sehr gerne, tschüss. Tschüss. So, und jetzt gleich nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema das Jenseits. Welche Vorstellungen habt ihr vom Jenseits? Habt ihr schon mal Erfahrungen mit dem Jenseitigen gemacht? Stichwort Nahtoderlebnis, Geisterbeschwörungen, Gespräche mit Toten, Voodoo-Erfahrungen oder Erscheinungen. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, finde ich sehr spannend. Finden wir, glaube ich, alle sehr spannend. Dann meldet euch morgen ab 0 Uhr oder während der Sendung oder mailt uns domian@wdr.de. Das Jenseits. Hier ist Rosa. Rosa ist 44. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Rosa, um was geht's bei dir? Also es geht darum, ich gehe der Prostitution nach. Bitte? Ich gehe der Prostitution nach, aber in Wohnmobilen. Ja. Bin morgens von 12:30 bis 6 Uhr noch an der Bäckerei am Arbeiten. Ja. Hab eine Tochter mit 12, bin liiert, aber nicht verheiratet seit 17 Jahren. Mhm. Und mir geht es zurzeit so auf die psychisch alles, weil ich komme ja nach Hause morgens, mache noch den Haushalt, bis meine Tochter wach wird. Ich putze die ganze Wohnung, ich mache mich dann fertig für die Arbeit, dann sitze ich von 10 Uhr bis abends 19 Uhr da. Dann komme ich nach Hause. Moment mal, ich komme jetzt mit den Zeiten durcheinander. Du arbeitest den Tag über in der Bäckerei. Nachts. Ach, nachts, jetzt verstehe ich. Nachts. Ach so. Ich muss um 12:30 da sein, dann arbeite ich bis um 6 Uhr zu Hause, dann geht mein Mann zur Arbeit. Also 12:30 nachts in der Bäckerei. Ja. Bis morgens um 6. Was machst du da? Da tun wir ausliefern für Krankenhäuser. Ach so. Die Brötchen für die Altersheime, für Kinderheime. Ah, verstehe. Alles also habe ich gerade alles missverstanden. Mach mal von vorne. Also in der Nacht beim Metzger, wollte ich sagen, beim Bäcker. Hm? Und dann? Und dann mache ich mich fertig. Also putze ich hier die Wohnung alles, bis meine Tochter wach wird. Die mache ich dann um 7 wach für die Schule. Mhm. Habe alles schon geputzt, ihre Pause für die Schule fertig gemacht. Dann mache ich mich langsam fertig für die Arbeit, dass ich um 9:30 hier losfahren muss. Dass ich um 10 Uhr an den Wohnwagen bin zum Arbeiten. Also Wohnwagen, Prostitution. Ja, richtig. Hure im Wohnwagen. Genau, das ist Hure mit, so wie die David gesagt hat, mit Domina dabei und alles. Also du machst alles, was verlangt wird. Alles. Und jetzt zur Zeit, ich merke so, ich verfalle in Depressionen, weil ich für meine Tochter wenig Zeit habe. Wie lange bist du denn dann in dem Wohnwagen? Ich bin immer von morgens 10 Uhr, Punkt 10 Uhr bis 19 Uhr, bis ich zu Hause bin, bis ich 8 Uhr. Boah, wann schläfst du denn dann? Ja, das ist es. Das sind ein paar Stunden ja nur Zeit. Ja. Und wir telefonieren jetzt, eigentlich müsstest du... Jetzt bin ich krank, ich habe Leistenbruch, ich musste so operiert werden. So. Ich nehme nur starke Schmerzmittel und ich musste unbedingt jetzt ins Krankenhaus die ganze Zeit und schiebe das die ganze Zeit raus wegen meiner Arbeit. Mhm. Weil ich das... Geld brauche, mein Mann ist ja auch am Arbeiten, der steht um 4 Uhr auf, der muss um 5:45 auf der Arbeit sein. Lass uns über deinen Mann sprechen. Weiß dein Mann, was du machst? Ja. Der weiß das? Ja, der Warum? Weiß was. Also wieso hast du 2 Jobs und dein Mann arbeitet auch? Warum so viel? Weil wir haben 2008 hier uns die Eigentumswohnung gekauft. Ein was? Eigentumswohnung. Eigentumswohnung. Hm. Und wir haben Rechnungen hier zurzeit gekriegt, die Nebenkosten und alles. Und das sind einfach Sachen, was mich zurzeit belastet. Rosa, ich will dir gleich mal was sagen. Keine Eigentumswohnung der Welt ist es wert, dass man sowas macht und sich sowas zumutet, was du da tust. Wirklich. Das ist halt so eklig. Ich habe das gestern gemerkt, wo ich die Kunden gehabt habe. Ich bin lieb, ich habe nett. Ich arbeite 99% auf Stammgäste. was bei mir auch A und O ist, mit Kondom, was viele Frauen, also viele Frauen ja auch nicht mehr machen. Also Clubs und alles. Und da ich arbeite wirklich mein ganzes Leben, noch nie ohne Kondom gearbeitet habe. Und was mich fast so weh tut, weil ich selber ein Kind habe, was mich so auch so viel belastet, es kommen Männer an mit dem Auto, haben hinten drin Kindersitze und fragen mich dann, ob ich ohne Gummi in ein Blase oder Verkehr mache. Und dann, da fällt mir dann nichts mehr ein. Und das sind Sachen, was mich belastet. Ich kann mit meinem Mann nicht drüber reden, weil er ist müde, er ist kaputt, er ist abgenervt. Aber sag mal, nochmal, wie lange machst du das? Also ich seit meinem 15. Lebensjahr. Mit Unterbrechung. Seit deinem 15. Lebensjahr? Ja. Aber da gab es doch noch keine Eigentumswohnung. Nein, damals bin ich von zu Hause immer abgehauen, weil meine Eltern mich geschlagen haben. Und so bin ich auch damals auf den Strich gelandet, bin misshandelt worden von meinen Eltern, richtig geschlagen worden, kam auch ins Heim und alles. Also du arbeitest seit 30 Jahren als Hure? Ja. Da ist das doch mit dieser Eigentumswohnung nur ein Vorwand. Ja, die haben wir damals jetzt gekauft, haben gesagt, dann Miete, also die gehört ja noch der Bank, Miete bezahlen und es sollte irgendwann eine Rücklage sein für die Chantal, wenn ich heute mal nicht mehr bin. Wie lange bist du denn verheiratet? Ich bin nicht verheiratet, wir sind nur 17 Jahre in der Ehe, wir haben nur ein Kind zusammen. 17 Jahre? Ja. Und 17 Jahre macht dein Mann das mit? Ja. Seit 17 Jahren... Stört denn das nicht, dass du als Prostituierte arbeitest? Er redet darüber, er frisst sich in sich das rein. Er ist ein Mensch, er frisst in sich das rein. Er ist ein sehr ruhiger Mann. Er trinkt kein Alkohol, er nimmt keine Drogen. Er ist der beste Vater, was ich mir wünschen kann. Dein Kind oder euer Kind ist 12 Jahre alt? Die ist jetzt 12 geworden. Weiß die, was die Mama macht? Ja. Die weiß das? Sie weiß, aber sie kann es mir noch nicht umsetzen. Ich sage immer, dass ich noch da bin, weil die Wohnwagen alle mir gehören. Es sind 3 Stück, dass ich aufpasse, dass da nichts passiert. Ach so, aber die weiß nicht, was in den Wohnwagen passiert. Weiß sie, dass du als Prostituierte... Sie weiß, dass da Sex gemacht wird. Ah ja. Aber dass dann mit Geld rüberkommt oder was. Weil sie sieht ja manchmal in meiner Arbeitstasche, dass ich beispielsweise hunderte Kondome dabei habe. Wenn ich zur Arbeit fahre. Oder sie wühlt auch mal in meiner Tasche rum, weil sie sich mal schminken will, wie die Mädchen halt sind. Und dann habe ich mir erzählt, wo sie kleiner war, es sind Senftüten und so. Aber mittlerweile, sie ist 12 und ist schon 1,73 Meter groß. Also sie ist sehr reich schon wieder. Aber sie hat ihre Beschäftigung, wenn ich arbeiten bin, sie geht Hip-Hop tanzen, habe ich sie angemeldet. Sie hat ihr Pferd, sie geht reiten. Okay, ich habe keine Bedenken, dass du dich um das Kind ordentlich bekümmerst. Aber irgendwann... Ich habe damals das Jugendamt mit eingeschalten gehabt, weil die Chantal mir mittlerweile dann über den Kopf gewachsen gewesen ist. War auch super gewesen. Die haben auch gewusst, was ich arbeite. Die haben nur zu mir gesagt, weil ich Analphabet bin, dass sie für mir Respekt haben und den Kopf, also den Hut abnehmen, dass ich das alles so geschafft habe, mit meinem Haushalt, mit meiner Arbeit arbeiten und dass meine Wohnung noch sauber ist, also picobello, ich habe Putzfimmel. Und dass ich geschafft habe als Analphabetin, dass meine Tochter auf der Realschule geht. Super, das ist natürlich eine tolle Leistung. Respekt, sage ich auch. Wenn du heute von heute auf morgen aufhören würdest mit der Prostitution, was wäre dann? Was dann wäre? Ich weiß es nicht. Ich möchte gern aufhören. Lass uns gemeinsam mal eben durchspielen. Was wäre dann? Könntet ihr die Wohnung weiterhalten? Nee, könnten wir nicht. Das heißt, die Wohnung müsste man verkaufen? Ja, wir haben die aber erst 2008 gekauft für 129.000. Ja. Also haben wir ausgerechnet, mit locker 70.000 Schulden rausgehen, weil das Geld wird man für die Wohnung nicht mehr zurückkriegen. Aber da im Immobilienmarkt die ganze Zeit so tief liegt. Und ich wollte ja die Wohnung 10 Jahre hier wohnen und dann ein Haus kaufen und dass irgendwann mal die Chantal, also meine Tochter, Entschuldigung, eine Rücklage hat, dass sie irgendwann mal was hat, was sie erben kann. Ja, aber pass mal auf, wirklich in Ehren, dass du dich um dein Kind zukümmerst. Aber ich glaube, dass ein Kind ja irgendwann mal sagen wird, Mama, ich will gar kein Haus von dir haben, mir wäre viel lieber gewesen oder mir wäre viel lieber, dass du gesund bist Und dass, ja, genau. Und dass du etwas tust, was dir gut tut. Ich brauche kein Haus, ich brauche eine gesunde Mutter. Das ist das auch, was sie gesagt haben, alle zu mir. Ich muss ins Krankenhaus, ich gehe auf eigene Verantwortung raus. Mhm. Ich meine auch eine seelisch gesunde Mutter. Und wie du gerade sprichst, höre ich aber sowas von, dass es dir bis hier oben steht, dass du keine Lust mehr hast. Nee, ich bin psychisch fertig. So. Ich bin psychisch, und das kann mir keine Frau sagen, die Arbeit macht, auch wenn ich jetzt meine Tochter nicht hätte. Es ist psychisch eine Belastung. Total. Genau wie sie jetzt da sitzen und das Ganze anhören müssen. Wir sind ja nicht nur Huren, wir sind auch Psychologen. Glaube ich. Wir müssen uns auch die Sachen anhören, was zu Hause ist, was mit der Frau ist. Also du hast einmal die Belastung in dem Job als Hure. Dann hast du deine ganzen anderen Alltagsbelastungen und kommst kaum zum Schlafen. Wer hält denn... Du bist doch keine Superfrau. Wer hält denn sowas auf Dauer aus? Ich bin jetzt 9 Jahre fast in der Firma. Ich kann dir nur sagen, Rosa, was ich spontan sage, zieh die Reißleine. Du gehst vor die Hunde. Ist es das wert? Ich bin schon. Ja, aber jetzt, man kann vielleicht jetzt noch eine Notbremse ziehen. Tu es, wenn du es schon nicht schaffst, für dich zu tun, dann tu das wenigstens für deine Tochter und rette dich selbst erstmal. Ich habe so schlechtes Gewissen immer, wenn ich rausgehe zur Arbeit morgens und ich weiß, sie kommt dann von der Schule nach Hause. Ich habe ja dann schon vorgekocht und alles. Mhm. Sie muss die Hausaufgaben alleine machen. Mhm. Vorher war sie in der Grundschule, okay, da war sie ganztags in der Schule, da war sie erst um 5 zu Hause. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe ja auch die Krankheit mit den Schneiden. Die was? Und, ich habe nicht verstanden, was hast du? Ich habe die Krankheit mit den Schneiden. Mit den Schneiden? Wenn mir der Druck zu groß ist. Achso, du schneidest dich in die Haut. Genau, aber so tief, dass sie mich nähen müssen. Ach, Rosa, das sind so große Warnsignale. Ich möchte wirklich nochmal an dich appellieren, dein Leben so schnell wie möglich zu verändern. Du gehst kaputt. Irgendwann hat dein Kind, was du offensichtlich so sehr liebst, keine Mutter mehr oder ein Wrack als Mutter. Ich bin jetzt ein Wrack. Ja, ich bin ein Wrack. Ja, und wenn du jetzt noch weitermachst, bist du irgendwann völlig kaputt oder gar tot. Das hat mir jemand auch gesagt. Ja, komm mir nicht, weißt du, diese Wohnung, da muss sie weg. Und wenn ihr dann noch eine Weile Schulden habt, aber ihr könnt ohne diese Prostitution leben, dann ist es auch egal. Alles ist besser, als so weiterzumachen, was du jetzt machst. Ich sage dir nochmal, deine Tochter, wenn die älter ist, wird dich genau in ein solches Gespräch verwickeln. Macht ihr heute schon. Ja, siehste. Macht ihr heute schon. Weißt du, ich will dir nochmal sagen, ich habe hohen Respekt wirklich vor deiner Leistung und dass du dich so kümmerst und dass alles gut sein soll, dass du für dein Kind sorgen willst. Aber jetzt ist auch mal gut. Denn wenn der Preis heißt, du gehst dabei vor die Hunde, ist das kein guter Plan. Ja, ich versuche, ich bin wirklich, können Sie glauben, ich bin die gute Mutter. Glaube ich. Brauchst du mich gar nicht für überzeugen, das höre ich schon. Du bist eine tolle Mutter, du bist eine traumhafte Mutter. Ich habe ja damals Drogen konsumiert, ich bin ja seit 7 Jahren jetzt clean mit Kokain. Und dann habe ich der wo mich betreut hat von der Drogenberatung, der ist ja sehr knallhart. Mhm. Und da hat er zu mir ja gesagt damals, der ist jetzt krank, der war also der Speaker, hat mich auf der Arbeit besucht, letzte Woche stand er da, wollte mich einfach sehen und hat mich besucht. Und er hat immer zu mir gesagt, ich weiß nicht, wie du das schaffst, wie du das machst, aber siehst immer noch trotzdem blenden aus, du hast eine Ausstrahlung. Ich muss die Ausstrahlung haben. Ich muss alles, wenn ich zur Arbeit fahre. Aber es ist doch nur Fassade. Innerlich, ja, genau. Innerlich sieht es doch ganz anders aus. Genau, aber ich muss dastehen. Du musst gar nichts mehr. Lächeln, obwohl ich weiß, zu Hause ist meine Tochter, ist allein, also wartet und ist. Und Rosa, nochmal. Ist deiner Tochter damit gedient, wenn die Mutter irgendwann einen Totalzusammenbruch hat oder vielleicht sogar stirbt? Ich will ihr alles geben. Und ja, aber du darfst ihr nicht dein Leben geben. Ja, und da habe ich Angst davor, weil ich weiß, dass es jetzt langsam zu Ende geht. Ich habe Also ich nehme Tilitin, das kommt vom Morphium, die Schmerztabletten, dass ich nicht mal Krankenschein für die Arbeit nehme, weil ich Angst habe, die Arbeit zu verlieren. Pass auf, Rosa, ich muss hier Schluss machen, weil die Sendung gleich rum ist. Wir rufen dich jetzt sofort im Anschluss an dieses Gespräch nochmal an. Du legst bitte auf und wir melden uns. Ich habe dir von meiner Seite aus hier schon mal alles ganz klar gesagt, aber wir melden uns gleich nochmal bei dir, okay? Ja, okay. Leg bitte auf. Bis gleich. Tschüss. Okay, bis gleich. In der Technik Volker Thake und morgen heißt unser Thema das Jenseits. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen um 1 in